out to get me. I knew she would. But when I reached the grab the beat, all I felt was the fuck. From the OE, down in my 40 with the finger in the funky. Now she say she hungry. If I feed them bags, then my freak won't love me. Oh well, all I know, Sheila gotta eat at home before she get it on. So high, oh Sheila, gotta ride the front bar, pizza deliver. Eat a pan of stick, and if you don't know how shift that gear, then use a trick. Cause you never admit you love it, get your being gloved it before you rub it. So how can you say you're hungry when I'm knee deep? All up in that pizza. After she swing my pole, she go French kiss, you know. That just remind me, you better rub a double before you bang bang the funky. I'll take the funky. It don't matter if the girl would find her ugly. Flip it on the belly, man. Get up in the peanut butter, then jam. Leave keep it, just don't keep it. Think about it twice before you eat it. I thought you knew. I tell that you fucking act a fool. I hear my homie calling me, but how could he when I'm knee deep? All up in that pizza. Der zweite Teil des Soundtracks im Deutschlandfunk. Heute mit Musik von George Clinton und den P-Funk-Jüngern. Und nach wie vor mit Rainer Blome am Mikrofon. Das war gerade die Gruppe Booyah Tribe. Vier schwergewichtige Jungs aus Los Angeles mit Geburtsort Samoa. Und natürlich Verehrer von George Clinton und seinem P-Funk. Zu hören in ihrer Adaption von George Clintons Klassiker Knee Deep. Und weiter geht's mit Clintons erstem großen internationalen Hit, dem Ende 1977 veröffentlichten Parliament-Titel Flashlight. Das war George Clintons Antwort auf den damals angesagten Disco-Sound. Mm. Spotlight. Spotlight. Spotlight. Spotlight. Parliament und Flashlight von 1977. Auch der Detroiter Rockmusiker Don Was von der Gruppe Was Not Was hat ein Faible für George Clinton. Don Was ist hier auch bekannt geworden durch seine frischen, feinen Crossover-Produktionen, und als er den Auftrag bekam, den Titelsong für den Film Super Mario Bros. Zu machen, holte er sich zur Mitarbeit George Clinton ins Studio. Herausgekommen ist dabei der Titel Walk the Dinosaur. Goom goom, akalakalaka goom, goom goom, akalaka goomba, goom goom, akalakalaka goom, goom goom, akalaka goomba, goom goom, akalakalaka goom, goom goom, akalaka goomba, goom goom, akalakalaka goom, goom goom, akalaka goomba. Goom, Go! which way to go. I'm hitting them out of the toes. So simple and slow, they slip on the globe. I'm fucking the sluts and hoes. The bigger the butts, the tighter the clothes. They give me a Jimmy clothes. Then what do you know? It's obviously close. Robbing the crowds is low. That lets me know they know I can flow. I love when they come to my shows. I get up and go. What's good as my folk? When I'm collecting my dough. I know the respect, the way that I wreck. The quicker the nigga can wreck. The bigger the check. Now I'm steady sweating. What kind of style is that? The style of a Mac. Get ready to jack. I'm ready to pile the black. The whack of the pack. The foul of smack. They hate it when real niggas bust. They hate when I cuss. They get in the rush. I had enough of the fuss. I bust what I bust. And cuss what I must. They give me a charge for sales. For selling tales of young black males. Yes, nigga. Das war nochmal eine Hip-Hop-Gruppe aus dem Dunstkreis von Digital Underground. Das war Tupac. Auch die sind, wie zu hören war, in ihrem Titel Young Black Male definitiv George Clinton Verehrer. Und auch ein Sample von ihm haben sie da verwendet. Für uns Europäer war sicher der Höhepunkt des Funkfiebers erreicht, als George Clinton mit seiner Riesenmannschaft 1978 auf Tour war, bei dem die P-Funk-Philosophie des lockeren Jammens und von Spaß und Ekstase in 5 Stunden langen Konzerten rübergebracht wurde. Etwa wie in dem Klassiker Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Yeah. I can't hear you. Noch eine Gruppe aus dem P-Funk-Imperium. Das waren die Brides of Funkenstein, die bei den Clinton-Konzerten als Background-Sängerinnen fungierten, hier aber in Disco to Go mal so richtig zeigen konnten, was sie drauf haben. Produziert war das gemeinsam von George Clinton und Bootsy Collins. Übrigens, dieser Bootsy Collins war so etwas wie das Alter Ego von George Clinton, ganz bestimmt aber ist er ein genauso infizierter Workaholic. Und dann hat er selbst in den 80er Jahren immer noch Arbeit gefunden, als es um George Clinton etwas ruhiger geworden war. Beispielsweise bei dem Bootsys Rubber Band Projekt, das er 1987 für eine Londoner Plattenfirma gemacht hat, bei der er aber zumindest, was das rhythmische Konzept anbelangt, Abstriche an das P-Funk-Prinzip machen musste. Jungle Bass. or good evening. A sober radical change is about to take place, baby. Bootsys Rubber Band mit Jungle Bass und mit Fred Wesley auf der Posaune. George Clintons Comeback vor 4 Jahren kam nicht gerade unerwartet, denn Ende der 80er Jahre tauchten im Hip-Hop immer mehr Platten auf mit Samples von seinen alten Platten. Mit der Folge, dass auch beim Publikum das Interesse an seiner Musik wuchs. Im Paisley Park Studio von Prince entstand dann 1990 George Clintons Comeback-Platte Cinderella Theory. Davon jetzt der Titel Why Should I Dog You Out? Und damit geht der Soundcheck im Deutschlandfunk dem Ende entgegen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome. For 98, suckers, suckers. Ah! 3 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. In Bayern sind die ersten Ausweisungsbescheide gegen